Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und begrüße euch zu einer neuen Folge. Der Podcast, den ich euch heute vorstellen möchte, heißt Kulturkapital und wird gemacht von Tine Nowak. Kulturkapital ist ein Wissenschaftspodcast oder besser ausgedrückt ein Wissenschaftler-Interview-Podcast. Es werden also nicht aus allen Ecken wissenschaftliche Ergebnisse zusammengetragen und vorgestellt, sondern es werden Menschen vorgestellt und ihre Arbeit. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von Tine stammen alle aus dem Geistes-, Kultur- und Erziehungswissenschaftlichen Bereich und es gibt eine spannende Bandbreite von Themen. Also zum Beispiel in der ersten Folge ist eine Mediävistin, also eine Mittelalterwissenschaftlerin dabei, die sich vom Mittelalter bis in die Neuzeit mit Darstellungen des Grals und der Gralssuche auseinandersetzt, ne? Also von mittelalterlicher Dichtung über Indiana Jones bis zu Dan Brown. Wie sieht die Gralssuche da aus und was werden da für Fragestellungen verhandelt? Und geht da hinterher mit Gender-Theorie oder genauer gesagt mit Queer-Theory obendrauf und kommt da zu super spannenden Ergebnissen und das, ja, also solche Dinge. Dann ist mal ein Erziehungswissenschaftler dabei, der sich mit so einer Technik, die Sketchnotes heißt, auseinandersetzt. Das ist eine Möglichkeit, Inhalte mit so einer Mischung aus Zeichnungen und Notizen für sich selbst zu visualisieren und darzustellen. Dann ist jemand dabei, der sich mit der Frage von Fiktion in Fernsehshows auseinandersetzt und wo also gerade so diese Gratwanderung, die in Scripted Reality im Fernsehen abläuft, wo ja wirklich die Linie zwischen, ist das hier so eine Art Dokumentation oder ist das doch eben ein fiktionales Unterhaltungsprogramm, der also da ganz viel zu macht und viel zu sagen hat. Oder eine Kuratorin einer Ausstellung, die eine Ausstellung mit Briefen als Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg oder eben aus der Nazi-Zeit in eine Ausstellung packt und wo also die Frage diskutiert wird, wie nimmt man eigentlich so ein Medium wie Briefe, was ja jetzt sich nicht gut ausstellen lässt in der Form, wie bringt man das in eine Ausstellung, so dass die Gäste und eben vor allem auch junge Besucher dieser Ausstellung damit was anfangen können und auch tatsächlich an die Inhalte, die da transportiert werden können, rankommen. Und so weiter und so weiter. Die letzte Folge jetzt, also aktuell sind 12 Folgen draußen, da geht's um Human Enhancement, also sozusagen so der Bildungsaspekt, der in solchen Cyborg-Technologien drin steckt und so weiter. Also ihr merkt, das ist ein Riesenfeld und das ist, jede Folge ist spannend aufs Neue. Ich bringe euch mal ein Beispiel, wie sich das anhört. Mir gefällt der Gedanke, dass der Zuschauer doch sehr viel aktiver ist, als immer vorgeworfen würde, dass er sei. Also er ist quasi nicht nur das passive Opfer, sondern er macht da auch ein bisschen was draus. Ja, er wird Richter. Und das ist also sozusagen der Zuschauer als Kritiker, der gefällt mir doch einiges mehr als der passive, als dieses arme Fernsehopfer. Genau. Also es gibt da auch noch einen schönen Aufsatz von Knut Ticketier zum Dispositiv, wo er sich zu dieser unglaublichen Formulierung ausschwingt, dass das Fernsehen macht uns zu objektiven, distanzierten Betrachtern. Innerhalb der Fernsehtheorie ist das bis dahin eigentlich innerhalb der Medientheorie ein unerhörter Gedanke gewesen. Und gegen uns das Kino überwältigt uns, das Fernsehen macht uns zu distanzierten, kritischen Betrachtern. Und dann hoffen wir, dass das Audio uns zudem noch viel, viel klüger macht. Ja, und an dem Einspieler, den ich euch hier vorgespielt habe, hört man auch, dass das also wirklich sehr gut ins Ohr geht. Überhaupt ist die Aufnahmequalität von der ersten Folge an sehr, sehr gut. Das bin ich eigentlich nicht gewöhnt. Meistens wie soll ich sagen, meistens entwickelt sich Aufnahmequalität erst so im Laufe der Zeit. Aber hier ist also direkt von der ersten Folge an, hat da jemand Audio aufgenommen, die wusste, was sie tut. Ja, überhaupt ist der ganze Stil, in dem die Interviews durchgeführt werden, sehr angenehm. Es ist unterhaltsam und vor allem kriegt sie es hin, dass ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner tatsächlich ins Reden kommen und relativ schnell das Steife, was so eine Interviewsituation am Anfang gerne mal hat, dass sich das also hier schnell auflöst und in ein lockeres, offenes Gespräch wird, wo man also als Zuhörer wirklich gut mitnehmen kann, was hier läuft und dennoch auch Inhalte mitnimmt und ja, fasziniert sein kann von dem, was da alles so geforscht hat. Wer sollte Kulturkapital hören? Also erstmal natürlich jeder, der sich überhaupt für solche Themen aus Geisteskultur und Erziehungswissenschaft interessiert, aber vielleicht auch für vor allem naturwissenschaftlich interessierte Leute, bei denen vielleicht gerade die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft, gerne mal an so konkret verwertbaren wissenschaftlichen Ergebnissen festhängt. Das ist ja so ein Zwang, an dem Naturwissenschaft gerne mal gemessen wird. Und ich finde, hier ist schön zu sehen, dass man irgendwie merkt, okay, wir können unheimlich viel über uns und unsere Kultur oder über Kultur als solches lernen, wenn eben diese Sorte Wissenschaft betrieben wird. Und man lernt, finde ich, sehr schön im Hören dieser Folgen, dass Wissenschaft mehr ist als Zahlen schubsen und Experimente machen und dass das super wertvolle Arbeit ist, die da abläuft. Wer sollte es nicht hören? Da fällt mir eigentlich niemand ein. Also zumindest reinhören auf jeden Fall. Und es kann sein, dass ihr wirklich sagt, okay, mich interessieren diese Themen nicht und so weiter, dann könnt ihr immer noch abschalten. Aber gerade aus diesem Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, dass also man überhaupt mal vielleicht so ein bisschen den Blick dafür geweitet bekommt, was Wissenschaft alles tun kann und was alles sinnvolle Forschungsarbeit ist, das zieht man aus diesem Podcast auf jeden Fall raus. Ja, hört euch also Kulturkapital an. Ich stelle jetzt auch hier mal mein Geschwätz ein und gebe euch lieber Gelegenheit, diesen Podcast zu hören. Bis bald und tschüss.